Well, good evening. Guten Abend. It's nice to have you here tonight. Schön, dass ihr heute Abend hier seid. It's nice to be back. Es ist auch schön, wieder zurück zu sein. For those who are visiting, für die, die auf Besuch sind. My wife and I were on vacation for 2 weeks. Ich war mit meiner Frau auf Urlaub 2 Wochen lang. And we had a really, really nice time. Wir hatten wirklich eine wunderbare Zeit. And I would like to just prove that I was on vacation a little bit. Ich möchte euch nun einen Beweis geben, dass ich auf Urlaub war. And so I'll just share a few slides with you. Also ich will euch ein paar Dias zeigen. Okay, this is where we were. So da waren wir. This is the most important place right there. Das da ist der wichtigste Platz dort. Just lower the music a little bit, I can't hear myself. Right there. Und zwar genau da. Because that's where I was fishing all week. Weil dort habe ich die ganze Woche über gefischt. And let's see. Yeah. Right there. I see that rock. Also da, seht ihr diesen Felsen? That's where I stood for 14 days. Da bin ich gestanden, 14 Tage lang. Right there and right there. Und auch da. Here's a nice little boat, and this is where Mary was laying right there. Da ist ein schönes kleines Boot und da ist die Mary gelegen. As she was watching me fish. Sie hat mir zugesehen beim Fischen. Reading her books. Und hat ihre Bücher gelesen. Okay, that's the bike I got. It's amazing. You know, I gained 3 kilos when I was there. I can't believe it. Das ist das Moped, das ich hatte, und and ich habe 3 Kilo zugenommen. I lost it in one day being back. Und einen Tag, den ich jetzt zurück bin, habe ich wieder ein Kilo verloren. Okay, that's me right there. Da bin ich wieder. I took that picture myself. Ich habe das Bild von mir selbst aufgenommen. Okay, that's where I spent every day. Das habe ich den ganzen Tag über gemacht. This was the most wanted fish here. This is called a zargani. Das ist ein ganz begehrter Fisch hier, der very difficult to catch. Sehr schwierig zu fangen ist. Took me 3 days to catch this thing. 3 Tage habe ich gebraucht, um diesen Fisch then zu fangen. I caught 19 of them. Und dann habe ich 19 von diesen gefangen. I was so excited, I got my glasses on wrong. Look, my also glasses ich war so aufgeregt, ich habe meine Sonnenbrille aufgehabt. Okay. Look at that guy's little teeth there, huh? Aber schaut euch die kleinen Zähne da an. It's called the zargani. Ein Sargani ist das. And there it is right there. Look at that beautiful fish, huh? Das wäre ein schöner Fisch, nicht wahr? Here's my friend in the background. Im Hintergrund sieht man meinen Freund. Okay. This is an Englishman named Rick. I made friends with him. Wir sind Freunde geworden. Er war ein Engländer namens Rick. I taught him how to catch Sargani. Ich habe ihm dann gezeigt, wie man das macht, die Sargani zu fangen. And he's my friend for life. This is Danny. Das ist der Danny. I taught him how to catch Sargani. Dem habe ich auch gezeigt, wie man die Sargani-Fische fängt. Der kommt aus Serbien. And I think he's going to get saved. Ich glaube, er wird errettet werden. I think the other guy. This is our fishing team every day. Und das war unser Fischerteam dort. We met 4 o'clock every day. Jeden Tag um 4 Uhr haben wir uns dort getroffen. Same spot. Am selben Platz. And Rick, he's like, he's an Englishman. Also Rick ist ein Engländer. And he likes to drink beer, boy. Und der mag es gerne, Bier zu trinken. By the liters. And he didn't know I was a Christian for about 4 days. Und 4 Tage lang wusste er nicht, dass ich Christ bin. And he finally said, Rob, he says, why don't you drink? Und schließlich hat er dann gefragt, Robert, warum trinkst du nicht? And because I kept ordering soda waters, you know. Ich habe immer nur Soda bestellt. And I said, and then he asked again and again and again. Und dann hat er wiederum gefragt und wiederum. And I said, well, I said I'm a pastor of a church. Nun habe ich zu ihm dann gesagt, ich bin Pastor einer Gemeinde. And if I drink, I said all my teens will drink. Ich habe gesagt, wenn ich trinke, dann werden alle die Teenager in meiner Gemeinde trinken. They'll drink more probably. Oder vielleicht mehr sogar noch. And so we became friends. Also wir wurden dann Freunde. Come to find out his best friend. Und dann fand ich heraus, dass sein bester Freund, who is the craziest, wildest guy, der wildeste und verrückteste Typ war. He said my friend became, he changed. Und er hat gesagt, mein Freund, der hat sich so verwandelt. He became born again. Der wurde wiedergeboren. I said, that's me. Und dann habe ich gesagt, ja, so bin ich auch. So I witnessed to him 2 nights later. Also 2 Abende danach habe ich dann ihm Zeugnis gegeben. And then he just walked off the table. He was so convicted. Und er ist dann einfach vom Tisch dort ja, weg und war so überzeugt. It was nice. This is Danny, that's his wife. Das ist eben der Danny mit Tatiana, seiner Frau. And that's their little boy. Seine Frau Tatiana Velka. Und ihr kleiner Junge. And I'm going to invite them to come to Vienna. Und ich will sie einladen nach Wien. From near Belgrade. Sie wohnen in der Nähe von Belgrad. These are 2 little kids. Das sind die zwei kleinen Kinder von ihm. I had such a nice time blessing them by photographing their kids. Und ich hatte solch eine schöne Zeit, indem ich immer ihre Kinder fotografierte. And I put a slideshow together for them for the last night. Und ich habe dann auch eine Diashow für sie zusammengestellt am letzten Abend. With Christian music, of course. Natürlich mit christlicher Musik. This is a nice little boat. Und da ist ein kleines Boot, ein schönes. I liked fishing so much, I thought I would buy a boat. Und nachdem ich so sehr gerne fische, habe ich mir gedacht, ich kaufe mir ein Boot. So I put my name on one. Also habe ich bei einem Boot dann meinen Namen drauf getan. It's kind of a big boat. War ein ziemlich großes Boot. And I took a this is a picture I took of a friend of mine. Da habe ich auch ein Bild gemacht von einem guten Freund. Yeah, I took these little pictures here. Look at that, huh? Und diese Bilder habe ich auch gemacht. That bee right in there. Der Biene darin. Cool, huh? I don't want to waste your time here. This is a tiger here. That cat is about this big. Diese Katze ist ungefähr so groß. Okay, and let's see. That's a nice little straight and narrow road. Ganz gerade Straße. Okay, this is where my wife spent a lot of her time. Da hat meine Frau ziemlich viel Zeit verbracht. Internet Cafe. In diesem Café. There she is, writing Beata. Da ist sie, wie sie der Beata eine Botschaft schreibt. Under other people. Okay. Und anderen Leuten. Look at this town here, Theologos. Schaut euch diese Stadt hier an. Theologos heißt sie. Called God's Word. Das heißt, das Wort Gottes. It's nice. This is a picture of a little cafe. Beautiful, huh? Schönes Café, nicht wahr? Okay. Now, I learned a magic trick when I was there. Nun, ich habe dort auch einen Zaubertrick erlernt. Watch my glasses disappear. Schaut euch mal, wie meine Sonnenbrillen plötzlich weg sind. Watch them reappear. Schaut mal, wie sie wieder da sind. Okay. This is the place in Philippi where Paul first came to Macedonia. Und das ist der Platz in Philippi, wo Paulus zum allerersten Mal nach Mazedonien kam. And this is where he set foot. Actually, not in Philippi, but right on the shore, they built a memorial to the Apostle Paul. Also es ist nicht genau in Philippi, sondern am Strand, dort, wo er zum ersten Mal seinen Fuß auf mazedonische Erde setzte. And that's the Apostle Paul there. Und hier ist der Apostel Paulus. He's the one who looks doing this thing right there. Er macht das hier, was ich da tue. The guy in the middle, behind me. Der da hinter mir in der Mitte. Okay. Ja. And this is from Philippi. Und das ist aus Philippi. Some of the ruins. I saw where the Apostle Paul was imprisoned. Ich sah auch den Ort, wo Paulus im Gefängnis war. I didn't go down there, of course. Bin aber nicht dort hinunter. I'm not allowed. This is my friend from England. Da ist wieder mein Freund aus England. And he's not British, he's English. Er ist nicht britisch, also Brite, sondern Engländer. Yeah, it's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. Okay. There's my beautiful wife. Da ist meine schöne Frau. And let's see, there's Rick, and we can pray for her. She runs a casino in London. Und wir können für sie beten. Sie leitet ein Casino in London. What's her name? Leslie. Has 165 employees. Hat 165 Angestellte. And we witnessed to her. Wir haben auch ihr Zeugnis this gegeben. Is where we hung around at night, the Boomerang. Am Abend sind wir dort in diesem Lokal gewesen, im Boomerang. And, this is the owner. Das ist der Besitzer. And yeah, he's got nice teeth. Yeah, and that's a nice fish he caught. Das ist ein schöner Fisch, den gefangen hat. And this is the way we'd end our night. Look at that beautiful picture there. Und schaut euch dieses schöne Bild an. It's about 7 o'clock at night. So circa 7 Uhr abends. And that's a nice one too, huh? Ist auch schön, nicht wahr? And that's about 7:15. Das ist 7:15. And yeah, that's the same thing. And nice, huh? And then we'd end the day ended like this. Und so ist eben der Tag zu Ende gegangen. So thank you for this gift. So danke für dieses Geschenk. And it was beautiful and es war schön. We're happy to be back. Ich bin froh, dass wir wieder da sein können. So. Okay, if you have your Bibles with you, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, I want you to turn to two places tonight. Ich möchte, dass ihr an zwei verschiedene Stellen geht heute Abend. But first, let's pray. Aber zunächst wollen wir beten. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. For all of creation, für die ganze Schöpfung. For the birds, für die Vögel. The flowers, für die Blumen. Sunsets, die Sonnenuntergänge. Thank you for the universe. Danke für das Universum. Thank you that you have us in the palm of your hand. Und danke, dass du uns in deiner Hand hältst. Bless these words tonight, I pray. Segne diese Worte heute Abend. In Jesus' name. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn to Psalm 139. Blätter zum Psalm 109. 139. And Romans chapter 2. Romans chapter 2. Und Römer 2. Yeah. And I will read something out of Nehemiah. Und dann wollen wir auch was von Nehemiah lesen. But don't turn there, I'll just read. Aber ihr braucht dort nicht hinblättern. Okay, Father, bless these words again, we pray. Vater, wir beten nochmals um deinen Segen. In Jesus' name. Für diese Worte in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, for those who are visiting tonight, für die, die heute auf Besuch sind, we've been going through the book of Nehemiah. Wir sind im Buch Nehemiah. Very quickly, Israel went into captivity, Judah. Judah wurde in die Gefangenschaft geführt. Into Babylon for 70 years. In die babylonische, und zwar 70 Jahre lang. 50,000 people came back under Zerubbabel. 50,000 Menschen kamen zurück unter Zerubbabel. Once the Persian Empire overthrew the Babylonian Empire. Als das persische Imperium das babylonische einnahm. But as the people lived in the land, aber wie die Leute da im Land so lebten, there was quite a struggle. Da also gab es sehr viel Bemühen oder sehr viel Kämpfe, sehr viel. Yeah. The walls of Jerusalem were destroyed. Die Mauern von Jerusalem waren zerstört. The gates were burned. Die Tore waren verbrannt. It was just piles of rubble. Es gab einfach nur noch jede Menge Überreste von And it was Mauern. A number of years later. Und es war dann einige Jahre danach. And Nehemiah, who is the cupbearer to the king, als Nehemiah, der Mundschenk des Königs war, asked some people who had returned from Judea. Einige der Leute aus Judäa fragte, what the condition was there. In welchem Zustand sich die Mauern And befanden. They said that the people are in great distress. Und sie haben eben gesagt, nun, die Leute haben große Probleme. And great reproach. Und große Schmach erdulden sie. So he prayed to God for a few months. Er hat danach einige Monate zu Gott gebetet. And then he asked the king if he could go back. Und hat dann den König gefragt, ob er dorthin zurückgehen to könnte, build the walls. Um die Mauern wieder zu erbauen. So he returns. Also zieht er wieder zurück. And it's at night now and he's checking the walls out. Und nun ist es Nacht hier, er versucht die Mauern auszukundschaften. Und niemanden hat er davon erzählt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hatte in Bezug auf Jerusalem. And then he tells the Jewish officials, und dann sagt er den jüdischen Offiziellen, what God wanted him to do. Was Gott möchte, dass er tun soll. And he says this. Und da heißt es eben Folgendes. It says, verse 17, then I said to them, you see the bad situation we are in. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. That Jerusalem is desolate. Dass Jerusalem verödet da liegt. And its gates burned with fire. Und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. That we may no longer be a reproach. Damit wir nicht länger geschmäht werden können. And this is what I want to speak about tonight. Und über das möchte ich heute Abend sprechen. About being a reproach. Über das, dass man geschmäht wird. The walls of Jerusalem speak of the testimony of the Lord. Die Mauern Jerusalems sprechen vom Zeugnis Gottes. When the Lord gave the great commandment, als Gott das große Gebot gab, love one another as I have loved you. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt in John 13. Habe. In Johannes 13. And they will know that you are my disciples because you love one another. Daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. This is the testimony. Das ist das Zeugnis. Everyone will know that you belong to me. Jeder wird wissen, dass ihr zu mir gehört. Because you love one another. Weil ihr einander liebt. But the testimony has been destroyed. Aber dieses Zeugnis wurde zerstört. Many churches have no love. Viele Gemeinden haben keine Liebe. You visit and it's cold. Du kommst dort auf Besuch hin und es ist kalt. It's impersonal. Das ist unpersönlich. And at times we are impersonal. Und auch manchmal sind wir unpersönlich. And the testimony is threatened. Und das Zeugnis ist dadurch bedroht. And sometimes the testimony just collapses. Und manchmal zerbricht einfach dieses Zeugnis. Like with the church of Ephesus in Revelation chapter 2. So wie es in Offenbarung 2 von der Gemeinde Ephesus die Rede ist. It wasn't even six, not even like 50 years later. Nicht einmal 50 Jahre danach war das. 40 years later. Vielleicht 40 Jahre danach. And the apostle John is writing to this famous church. Und der Apostel Johannes schreibt dieser berühmten Gemeinde. Repent. Kehrt um. And return to your first love. Und kehrt zurück zu eurer ersten Liebe. That's God's love. Das ist die Liebe Gottes. The great commandment. Das große Gebot. Love as I have loved you. Liebt so wie ich euch geliebt habe. It's amazing that just shortly after a generation. Es ist schon sehr erstaunlich, dass nur nach einer Generation. This church that was planted by the Apostle Paul. Dass diese Gemeinde, die von Apostel Paulus gegründet wurde. Nurtured by the Apostle John. Genährt wurde vom Apostel Johannes. Had lost its testimony. Ihr Zeugnis verloren hat. Completely, nearly completely. Und zwar beinahe völlig. The Lord was so upset. Und der Herr war darüber so erzürnt. He said, "Repent." Er hat gesagt, kehrt um. Or I will remove your lampstand. Oder ich werde diese Leuchte aus eurer Mitte entfernen. This is what we're talking about. Und davon sprechen wir heute. We're talking about becoming a historical church. Wir sprechen davon, eine historisch bedeutsame Gemeinde zu werden. One that is spoken about from generation to generation. Eine Gemeinde, von der von einer Generation zur nächsten gesprochen wird. Who were those people? Wer waren diese Menschen? Who used to meet up there in that hall? Die sich da oben in diesem Raum getroffen you haben. See that building? Seht ihr dieses Gebäude? There was an incredible church in there. Da gab es eine ganz unglaubliche Gemeinde darin. On fire. Die war feurig. I mean, when you walked into the service, you knew God was there. Wenn du da in den Gottesdienst hineinkamst, dann wusstest du, Gott ist da. These people were so selfless. Und diese Leute waren selbstlos. They stepped out of themselves. Sie traten einen Schritt heraus aus sich. They lived through the cross. Und sie lebten durch das Kreuz. They were not confined to their personalities. Und sie waren nicht nur auf ihre eigene Persönlichkeit beschränkt. When I remember when I was just a little boy. Ich erinnere mich noch daran, als ich noch ein kleiner Junge war. When I walked into that chapel. Wie ich da reinging in diesen Raum. All the presence of God was there. Ah, die Gegenwart Gottes war dort. And we were winning souls. Und wir haben Seelen gewonnen. And we were praying. Und wir haben gebetet. All those days. Alle diese Tage. But what happened? Aber was geschah? See, we can lose our testimony so quickly. Seht, wir können unser Zeugnis so schnell verlieren. I want you to look at Psalm 139. Ich möchte, dass ihr zum Psalm 139 We rettet. Want to build the walls. Wir wollen die Mauern wieder erbauen. We want to get rid of the reproach. Und wir wollen diese Schmach ablegen. What does the unsaved world think of us? Was denkt denn die unerrettete Welt von uns? Do they look at our building? Schauen die auf unser Gebäude? Do they point to the windows? Zeigen sie auf diese Fenster? Do they say to one another? Und sagen sie zueinander? You know those people up there? Kennst du die Leute da oben? I don't know what's with them. Ich weiß nicht, was da los ist but bei they denen. Have a love that I've never seen before. Aber die haben eine Liebe füreinander, die habe ich vorher noch nie gesehen. It's unbelievable. Einfach unglaublich. That's the testimony. Und das ist das Zeugnis. Those are the walls that have been destroyed. Das sind die Mauern, die zerstört wurden. Legalismus. Liberalism. Liberalität. Worldliness. Weltlichkeit. Intellectualism. Humanismus. Has come in and destroyed the walls. Alle diese Sachen sind hereingekommen und haben die Mauern zerstört. And this intense love that God wants us to have for each other. Diese intensive Liebe, die Gott möchte, dass wir füreinander haben, is destroyed. Die ist zerstört. Now I want you to look first. Yeah, turn to Psalm 119. Bitte einmal zu Psalm 139. Psalm 139. And I want to read this verse that I was quoting this morning. Ich möchte diesen Vers lesen, den ich heute Morgen schon zitiert habe. But we never read Psalm 139, verse 23. Und zwar Psalm 139, Vers 23. Search me, O God. Erforsche mich, Gott, and know my heart. Und erkenne mein Herz. Try me. Prüfe mich. And know my anxious thoughts. Und erkenne meine Gedanken. And see if there be any hurtful way in me. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. And lead me in the everlasting way. Und leite mich auf dem ewigen Weg. If we are to not be a reproach. Also wenn wir keine Schmach sein sollen, it has to start with the individual. Dann muss das beim Einzelnen beginnen. If we are going to fulfill God's purpose for our church, wenn wir die Bestimmung Gottes für unsere Gemeinde erfüllen and sollen, see hundreds of teenagers come to Christ, und Hunderte von Teenagern erleben wollen, die Christus erkennen families lernen, and children, Familien und Kinder, and be a blessing to our brothers and sisters throughout the country. Und ein Segen sein wollen für unsere Brüder und Schwestern im ganzen Land. We have to search our hearts individually. dann müssen wir unsere Herzen ganz einzeln jeder für sich erforschen. And remove the reproach that is in our hearts before the Lord. Und diese Schmach ablegen, die in unserem Herzen ist, vor dem Herrn. Now look at Romans chapter 2. Nun blättert zu Römer 2. Now this message is meant to be an encouragement. Diese Botschaft soll eine Ermutigung sein. But this thing is gonna cut. Aber das ist jetzt wirklich, das schneidet tief. But it's good. Aber es ist gut. It's gonna hurt a little bit. Es wird vielleicht ein wenig wehtun. But don't, just stay seated. Here we go. Aber bleibt einfach sitzen. Verse 17. But you're gonna feel good when you leave. Aber ihr werdet euch dann gut fühlen, wenn ihr da rausgeht. When I was fishing, right? Als ich da fischen war, I hooked this boat. Da habe ich dieses Boot with my hook, mit meinem Haken erwischt. And I broke the line. Und dadurch ist die Angelschnur gerissen. And I thought, you know, when that fisherman grabs that rope, he's gonna hook himself. Und ich habe mir gedacht, wenn dieser Fischer dann das Seil ergreifen wird, dann wird er sich mit dem Haken wehtun. So I didn't have my bathing suit. Und ich hatte meine Badehose nicht dabei. I just went in the water with my pants. Also ich bin einfach so mit meinen kurzen Hosen da ins Wasser hinein. Swam out to this boat. Bin hingeschwommen zu diesem Boot. Found the hook, unhooked it off the rope. Hab den Haken dort gefunden und habe ihn weggenommen. Off the anchor. Von diesem Anker. And I'm swimming back. Und ich schwimme zurück. And suddenly, you know, it's on a piece of line. Und das ist so ein Stück von dieser Angelschnur and gewesen. My left hand grabs the line. Und mit der linken habe ich diese Schnur ergriffen. And it sinks the hook right in my finger. Und habe ganz genau den Angelhaken erwischt und habe ihn in den Finger gestochen. It buried it. It was like buried. Also wirklich komplett hinein, tief in den Finger. I thought, oh man, so I swim back. Und ich schwimme zurück. Trying to get out of the water with one hand. Versuche dann mit einer Hand aus dem Wasser zu kommen. I take out my knife. I try to get it out a little bit. It's like, wow, did that hurt. Und dann habe ich mit meinem Messer versucht, diesen Haken herauszubekommen, aber das hat so weh getan. Now I'm getting a little nervous and I'm thinking, I got to go to the hospital. Oh boy. Dann bin ich ein bisschen nervös geworden und habe gedacht, jetzt muss ich doch ins Spital fahren. Okay, I got to drive this thing. I got to drive to the hospital. I'm going to lose the whole day of fishing. Also ich werde den ganzen Tag jetzt verlieren durch diese Sache. Ich kann nicht fischen. Okay, what am I going to do here? Was werde ich jetzt tun? I'm just going to grab this hook right now. Ich werde diesen Haken jetzt einfach nehmen. And I'm going to rip this baby right out of my hand. Ich werde dieses Ding einfach rausfetzen aus meiner Hand. And that thing came out. Und ich habe es rausbekommen. You know, and it was all over. Und es war vorbei. I felt great. Went back fishing. Habe mich dann großartig gefühlt und habe dann weiter fischen können. That's going to be like tonight. Aber so wird es auch heute Abend sein. Pull that thing out. Okay, reiß das raus da heute Abend. Let me see that thing. Okay. Where is that little sin here? There wo it is. Diese kleine Sünde da? Pull it out. Okay. Reiß das raus. Verse 17. Vers 17. We're going to substitute the word, we're going to apply this to us. Wir werden das auf uns anwenden jetzt. If you bear the name Jew, wenn du dich aber einen Juden nennst, or Christian, oder Christ, and rely upon the law, und dich auf das Gesetz stützt, for us the Bible, für uns die Bibel, New Testament too, and boast in God, und dich Gottes rühmst, in Jesus rühmst, and know his will, und den Willen kennst, and approve the things that are essential, und prüfst, worauf es ankommt, being instructed out of the Bible, weil du aus dem Gesetz, aus der Bibel unterrichtet bist, and are confident, und getraust dich, that you yourself are a guide to the blind. Ein Leiter der Blinden zu sein. Now, many of us say, of course, I've guided the blind many times. Na sicherlich, viele von uns haben die Blinden oft geleitet. I've witnessed to people. Ich habe den Menschen Zeugnis gegeben. Who are in humanism. Die einfach mit Humanismus sich beschäftigt haben. Witnessed to Jehovah's Witnesses. I'm a guide to the blind. Ich habe den Zeugen Jehovas Zeugnis gegeben. Ich bin ein Leiter der Blinden. A light to those who are in darkness. Ein Licht derer, die in Finsternis sind. A corrector of the foolish. Ein Erzieher der Törichten. Jesus is God. Jesus ist Gott. Jesus is coming back. Jesus wird zurückkommen. Don't tell me he's not. He is. Sag mir nicht, dass er das nicht tut. My Bible tells me so. Meine Bibel sagt mir, dass das so sein wird. And there's a heaven and a hell. Dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. And there's a Satan. Und dass es Satan gibt. And I know these things. Und ich weiß das. These things are true. Diese Dinge sind wahr. And we correct the foolish. Und wir korrigieren die Törichten. A teacher of the immature. Ein Lehrer der Unmündigen. Having in the law, the Bible, the embodiment of knowledge and of the truth. Der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz der Bibel hat. Makes me feel good. Das lässt mich wirklich gut fühlen. Verse 21. Nun Vers 21. You therefore, der du nun, who teach another, einen anderen lehrst, do you teach yourself? Du lehrst dich selbst nicht. Let me read that again. You therefore who teach another. Lesen wir das nochmals. Der du nun einen anderen lehrst. Do you not teach yourself? Du lehrst dich selbst nicht. Now this is good for me. Look at this one. Das ist nun sehr gut für mich. You who preach. Der du predigst. That you should not steal. Man solle nicht stehlen. Do you steal? Du stiehlst. I got to think about that, Lord. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. I don't think so. I mean, ich glaube nicht. I steal? Ich stehle? Of course not. Nein, sicher nicht. Preacher would never steal. Ein Prediger stiehlt doch nicht. You who say that one should not commit adultery. Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen. Do you commit adultery? Du begehst Ehebruch. I've never committed adultery. Ich habe niemals Ehebruch begangen. Really? Wirklich? When you work for your boss, wenn du für deinen Arbeitgeber arbeitest, and you're not on time, und nicht rechtzeitig bei der Arbeit erscheinst, could we consider that stealing? Könnten wir das als Diebstahl bezeichnen? No. How about when we leave early? Wie wär's, wenn wir früher weggehen? Secretly. So heimlich. But we punch the card in that we say we stay till. Die Lochkarte da hinein und sagen. We teach our teenagers not to steal. Also wir lehren unsere Jugendlichen nicht zu stehlen. We teach the children not to lie. Und wir lehren unsere Kinder nicht zu lügen. But do we do it? Aber machen wir es? This is where reproach begins. Da fängt die Schmach an. It begins before the Lord. Sie fängt vor dem Herrn an. Because if we are careless in our life before God. Weil wenn wir achtlos und sorglos sind in unserem Umgang mit Gott. And we don't fear the Lord. Und den Herrn nicht fürchten. And we don't walk before God as though he sees everything. Und wenn wir vor dem Herrn nicht so wandeln, als ob er alles sähe. Then we will live a life of hypocrisy. Dann leben wir ein Leben der Heuchelei. And we will say one thing to the children. Und wir sagen eine Sache zu den Kindern. Another thing to someone we're witnessing to. Und etwas anderes dem gegenüber, dem wir Zeugnis abgeben. But below the surface, we are living another life. Aber unter der Oberfläche, da leben wir sozusagen ein anderes Leben. And because no human being can see it. Und weil es kein Mensch sehen kann. It's okay. Ist es auch okay? Hey, I don't lie, do I? Ich lüge doch nicht, oder? Do I? Oder? I don't know. Ask God. Ich weiß nicht. Frag Gott. I don't steal. Ich stehle Has anyone nicht. Ever caught me stealing? Ich meine, hat mich schon jemand dabei erwischt, wie ich gestohlen habe? I don't know. Ask God. Ich weiß nicht. Frag God Gott. God sees everything. Gott sieht alles. I'm not a jealous person, am I? Ich bin doch kein eifersüchtiger Mensch, oder? I don't know. Ask God. Ich weiß es nicht. Frag Why Gott. Why do you ask me? Warum fragst du mich? It's very easy in front of people. Es ist sehr leicht vor anderen Menschen eine Fassade zu bewahren. This is where the reproach begins. Aber da fängt die Schmach an. When people begin to see through, wenn die Leute hindurchblicken and see the duplicity, und dann diese zweifältige Sache sehen and think, this is not right. Und dann denken, das stimmt aber nicht. This person is living one life outwardly and another life inwardly. Nach außen hin lebt der Mensch ein Leben und nach innen hat er ein anderes Leben. Now look what it says, verse 23. Schaut einmal, wie es da weiter heißt im Vers 23. You who boast in the Bible, der du dich des Gesetzes rühmst, through your transgressing the Bible, you dishonor God. Du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Look at verse 24. Schaut euch den Vers 24 an. That's good. I like that. Verse 24. Vers 24. For the name of God is blasphemed among the Viennese. Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Wienern gelästert. Because of you. Wegen euch. Does that happen in our church? Geschieht das hier bei uns in der Gemeinde? Are there people who are walking away from God? Gibt es hier Leute, die sich von Gott abwenden? Because of our testimony? Wegen unseres Zeugnisses? Because we say one thing but we do another thing? Weil wir eine Sache sagen, aber etwas anderes tun? Because we think that we can hide it well? Und weil wir denken, dass wir das gut verbergen können. But people begin to see through. Aber die Leute, die blicken dahinter die Kulissen. And we're not hiding it as well as we think. Und wir verbergen das gar nicht so gut, wie wir denken. Look what it says. Schaut mal, was da weiter heißt. Verse 25. For indeed circumcision is of value if you practice the law. Vers 25. Denn Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. The Bible. Die Bibel. But if you are a transgressor of the Bible, wenn du aber ein Übertreter der Bibel bist, your circumcision has become uncircumcision. So ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. If I wear a wedding ring, wenn ich einen Ehering trage, but constantly live in adultery, aber beständig in Ehebruch lebe, then that's what my wedding ring represents. Dann steht dieser Ehering für diese Sache. And if I don't wear a wedding ring in verse 26, und wenn ich in Vers 26 keinen Ehering trage, so if the uncircumcised man keeps the requirements of the Bible, wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des, der Bibel befolgt, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Wird nicht sein Unbeschnittensein für Beschneidung gerechnet werden? So the man doesn't wear a wedding ring, also der Mann trägt keinen Ehering, but he's faithful to his wife. Aber er ist seiner Frau gegenüber treu. So the absence of the ring will be reckoned as a ring. Also wird die Tatsache, dass kein Ring da ist, so gewertet werden, wie wenn einer da wäre. Verse 27. Vers 27. And he who is physically uncircumcised, und das Unbeschnittensein von Natur, if he keeps the law, dass das Gesetz erfüllt, will he not judge you, who though having the letter of the law and circumcision are a transgressor of the law? Also dich richten, der du mit Buchstaben und Beschneidung ein Gesetzesübertreter bist. Have you ever said this to yourself? Habt ihr euch das selbst schon einmal gesagt? I had friends in the bar. Ich habe Freunde, die gehen in Bars. With more integrity. Und die haben mehr Integrität. Than some of the Christians I've met. Als manche der Christen, die ich kennengelernt habe. Als viele der Christen, die ich kenne. More integrity. Mehr Integrität. The guy sitting there drinking is, you know, 2 liters of beer. Da sitzt der Mann, er trinkt seine 2 Liter Bier. Doesn't speak evil about his friends. Aber er spricht kein böses Wort über seine Freunde. Loves his wife. Er liebt seine Frau. His children. Seine Kinder. Gets to work on time. Er geht rechtzeitig zur Arbeit. Works the full day. Arbeitet den ganzen Tag. Doesn't cheat his boss. Betrügt seinen Arbeitgeber nicht. But he doesn't have a Bible. Aber er hat keine Bibel. And then here's the believer. Und da ist der gläubige Mensch. He's got a big Bible. Der hat eine ganz dicke Bibel. Comes to church every Sunday. Kommt jeden Sonntag in maybe die Gemeinde. Maybe Wednesday. Vielleicht auch am Mittwoch. Maybe even Bible college. Vielleicht geht er sogar auf die Bibelschule. Cheating his boss. Aber er betrügt seinen Arbeitgeber. Lying. Er lügt. Stealing. Er stiehlt. Nobody sees it. It's just real little all the time going on. Niemand sieht das, und aber dennoch, es geschieht die ganze Zeit über. This is where the walls begin to fall down. Da fallen die Wände um. Reproach comes on the church. Und da ergibt sich die Schmach für because, die Gemeinde. Because Psalm 139:23 is not active. Weil der Psalm 139, Vers 23 nicht aktiv ist. Search me, O God. Erforsche mich, Gott. Try my heart. Prüfe mein Herz. See if there is any hurtful thing inside of me. Und erkenne, ob da irgendetwas in mir drinnen ist. And lead me in the everlasting way. Und leite mich auf diesem ewigen Weg. Search me. Erforsche I mich. I preach to people. Ich predige Menschen gegenüber. I tell the kids. Ich sage den Kindern etwas. Live good lives. Lebt ein gutes Leben. Am I? Mache ich das auch? I preach, do not steal. Ich predige, stiehlt nicht. Do I steal? Stiehle ich? Would you show me? Würdest du mir das zeigen? Would you bring the light of your word into areas? Würdest du dein Licht deines Wortes in gewisse, auf gewisse Gebiete leuchten lassen? Am I a hypocrite? Bin ich ein Heuchler? We are all human. Wir sind alle nur Menschen. Romans 7 says that I want to do good, but evil is present in me. In Römer 7 lesen wir, dass ich Gutes tun möchte, aber dass das Böse in mir drinnen ist. Galatians 5 says that the flesh wars against the spirit. In Galater 5 steht, dass das Fleisch gegen den Geist ankämpft. We all have this struggle. Wir alle mühen uns da ab. That's why his mercies are new every morning. Deshalb ist seine Barmherzigkeit jeden Morgen and neu. We have the struggle. Und wir haben diese Mühen. We were all tempted to do things. Und wir werden alle versucht in gewissen Dingen. You know, I thought, should I jump in the water? It's late in the day. I'm going to get all wet. Ich habe mir gedacht, soll ich da jetzt ins Wasser hineinspringen? Es ist schon spät am Abend, ich werde maybe, ganz nass maybe werden. The fisherman won't hook his finger on that hook. Vielleicht wird sich der Fischer ja seinen Finger auch nicht verletzen an diesem Haken. And I thought, what's the right thing to do? Und dann habe ich mir gedacht, was wäre denn jetzt richtig zu tun? Jump in the water. Ah, spring okay. Rein. Pull the hook out. Then I hook myself. Dann habe ich diesen Haken rausgezogen und habe mich selbst damit verletzt. I said, see, that's what you get for doing the right thing. Siehst du, das hast du jetzt davon, weil du das Richtige getan hast. Should I have done it? Hätte ich es tun sollen? Yes. Ja. You still do the right thing. Na sicher, du machst immer noch das Richtige. Even if you hook yourself. Selbst wenn du dich dann verletzt. Because God is watching. Weil Gott zusieht. Now let's just continue with this and we'll close. Gehen wir da weiter und dann wollen wir abschließen. Look at verse 28. Schaut euch den Vers 28 an. For he is not a Jew, denn nicht der ist ein Jude or a Christian, oder ein Christ, who is one outwardly, der es äußerlich ist, nor is circumcision, noch ist die äußerliche Beschneidung, or we could add baptism, oder hier könnten wir auch die Taufe anfügen, that which is outward in the flesh, im Fleisch, but he is a Jew, sondern der ist ein Jude or a Christian, oder ein Christ, who is one inwardly, der es innerlich ist. And circumcision is that which is of the heart, und Beschneidung ist die des Herzens, by the Spirit, im Geist. And this happens every day, und das geschieht jeden Tag. The Holy Spirit is working in the heart. Der Heilige Geist wirkt in unserem Herzen. He's convicting us. Er überführt uns. He's cutting. Er schneidet this da hinein. Is the circumcision is the cutting of the Holy Spirit. Die Umstände, das sind die, das ist das Hineinschneiden des Heiligen Geistes. Don't do that. Mach das nicht. Ooh. And we can grieve the Holy Spirit. Und wir können den Heiligen Geist betrüben. We can actually suppress the Holy Spirit. Wir können ihn auch unterdrücken. So we don't hear his voice anymore. So dass wir seine Stimme nicht mehr vernehmen. And that which is bad becomes normal to us. Und das, was dann eigentlich schlimm ist, wird für uns normal. But even though we don't recognize it, other people do. Aber selbst wenn wir es nicht mehr erkennen, erkennen es doch andere Menschen. Something that changed my life. Etwas, was mein Leben verändert hat, when I was 18, war, als ich 18 Jahre alt war. I got saved, ich wurde errettet and I was going to parties, und ich bin dann noch zu Partys gegangen. And I had a problem with my mouth. Und ich hatte ein Problem mit meinem Mund. And you know, my family just cusses like, you know, like unbelievable. Also meine Familie, da gab es einfach Flüche, ganz unglaubliche Flüche. I grew up with it. Ich bin mit dem aufgewachsen. And I was at this party, und ich war da bei so einer Party, and I wasn't drinking, und ich trank nicht. I was just there having fun. Ich war einfach dort, hatte Spaß. And then I said something. Und dann habe ich etwas gesagt. These words. Diese Worte. And I laughed. Und habe gelacht. And my friend turned to me. Und mein Freund hat sich zu mir umgedreht. And he said, Rob, und hat gesagt, Rob, you are such a hypocrite. Du bist so ein Heuchler. A hypocrite. Ein Heuchler. You say you are a Christian. Du sagst, dass du Christ bist. You are a hypocrite. Du bist ein Heuchler. And this guy cut me like something out of Braveheart, you know, like just. Der Bursche, der hat da tief in mich hineingeschnitten. Like I was so like two people, you know. So wie wenn ich auf einmal zwei Hälften like hätte. Chopped in half, like. Der mich einfach da durchgetrennt hätte. Best thing ever happened to me. Aber das war das Beste, was mir jemals passiert ist. You know what? I am a hypocrite. Ich habe gesagt, ja, ich bin ein Heuchler. Absolut. That's why you won't see me here anymore. Deshalb wirst du mich hier nicht mehr sehen. Absolutely, I am a total. Hypocrite. Absolut, ich bin ein totaler Heuchler. But I was delivered. Aber ich war wurde dadurch freigesetzt. And this is where revival begins. Und da fängt die Erweckung an. When the reproach that is inside of us is removed. Wenn diese Schmach, die in uns drinnen ist, weggetan wird. So that we fulfill the Lord's commandment. So dass wir die Gebote des Herrn erfüllen können. Love one another as I have loved you. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. And we're not looking at other people. Und wir schauen nicht auf andere Menschen. God will deal with them. Gott kümmert sich schon um diese. But what about me? Aber was ist mit mir? Search me. Erforsche mich. It doesn't say search them. Es heißt hier nicht erforsche dich. Lord, search me. Herr, erforsche mich. I am the preacher. Ich bin der Prediger. I'm the teacher. Ich bin der Lehrer. Do I say one thing and then inside before you live another thing? sage ich die eine Sache und dann in mir drinnen vor dir lebe ich etwas anderes? Do I preach grace and then I act legalistic? Predige ich die Gnade und dann handle ich aber nach dem Gesetz? Do I say be kind and then I'm a Pharisee? Und sage ich seid freundlich zueinander und dann bin ich ein Pharisäer? Ja. That's me. Ja, das bin ich. Ja. What do we do, Lord? Was machen wir da, Herr? If you confess your sin, wenn du deine Sünden bekennst, I am faithful and just to forgive you and cleanse you. Bin ich treu und gerecht, um dir zu vergeben und dich Here zu reinigen, I am, Lord. Hier bin ich, Herr. Yeah, that's me. I'm the hypocrite. Ja, das bin ich. Ich bin ein Heuchler. Help me. Hilf mir. Work through me. Wirke durch mich Lead hindurch. Me in the everlasting way. Und leite mich auf diesem ewigen Weg. I don't want to be like this. Ich möchte so nicht sein. All of us experience this. Every one of us. Und alle von uns erfahren solche Dinge. Jeder einzelne von But uns. If the church as a whole Aber wenn die Gemeinde als Ganzes will become something historic, etwas Historisches wird, so that people have the most memorable thoughts about us. So dass sich die Leute dann ganz unglaublich an uns erinnern. You see that building up there? Seht ihr dieses Gebäude dort? Yeah. I got saved in that building. Ja, dort in diesem Haus wurde ich errettet. Oh, the church is long gone out of there. Ah, die Gemeinde die ist schon lang weg von dort. Oh yeah, they've moved on. They just got some huge thing out somewhere there. Ja, know? Die sind weggezogen. Die haben da draußen eine riesige Sache. I got saved in that building. Aber in diesem Gebäude wurde ich errettet. I remember walking in and. Ich erinnere mich, wie ich da hineinkam. The presence of God. Die Gegenwart Gottes. A historic church. Eine historische Gemeinde. And it was because Christ was living through each one of us. Und das geschah deshalb, weil Christus durch jeden einzelnen von uns lebte. Let us rebuild the wall. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen. Let's restore the testimony. Lasst uns das Zeugnis wieder errichten. Of the church to the community. Das Zeugnis der Gemeinde gegenüber der Kommunität. So that we are no longer a reproach. So dass wir nicht mehr länger Schmach sind für andere. Let's just close with the last verse. Nun schließen wir mit dem letzten Vers ab. Verse 29. Vers 29. But he is a Jew, sondern der ist ein Jude, a Christian, ein Christ, who is one inwardly. Der es innerlich ist. Circumcision is that which is of the heart by the Spirit. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist. Not by the letter. Nicht im Buchstaben. And his praise is not from men, but from God. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. You see, his life is not outward. Also seht ihr, das Leben ist nicht nach außen nur gerichtet. But he lives for the praise of God. Sondern er lebt auch für das Lob Gottes. Lord, I could take this and nobody would know. Herr, ich könnte das jetzt nehmen und keinem würde es auffallen. But you would know. Aber dir würde es auffallen. I could leave early, but you would know. Ich könnte früher weggehen, aber du würdest es wissen. I could be lazy, but you would know. Ich könnte faul sein, aber du würdest es wissen. I could steal. Ich könnte stehlen. And commit adultery. Und Ehebruch begehen. The Lord said in Matthew 5:28. So wie es der Herr in Matthäus 5:28 gesagt hat. If you've done it in your heart. Wenn ihr das in eurem Herzen begangen habt. You've done it. Dann habt ihr diesen Ehebruch begangen. Wow. This is where we're at. Und da stehen wir nun. Search me, O God. Erforsche mich, Gott. And know my heart. Und erkenne mein Herz. Try me. Prüfe mich. Know my way. Erkenne meine Gedanken. See if there's any hurtful thing in me. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. And let it begin with each one individually. Und lass das bei jedem Einzelnen beginnen. And these kind of hard messages. Und diese Art von schweren oder schwierigen Botschaften is the only thing that's gonna deliver us ist die einzige Art und Weise, die uns freisetzt. From one day becoming a reproach, so dass wir eines Tages vielleicht zur Schmach werden to the Christian community, für die christliche Gemeinschaft and to the world outside. Und auch für die Welt draußen. Oh yeah, CIG. Ah ja, die CIG. Bunch of gossipers. Eine ganze Menge von Leuten, die nur üble Nachrede haben, Lügner. A bunch of worldly people. Yeah, ja, ich kenne den. Ein Haufen voller weltlicher Menschen. I've seen them. You know, they say one thing in the church and watch them. Watch that guy when he's in the bar. Ja, ich weiß schon. Ich meine, die sagen eine Sache in der Gemeinde, aber schau mal, wenn sie dann in irgendein Lokal gehen. We are they blaseme God. Sie sind blasphemisch Gott among gegenüber. Among the nations because of us. Und zwar unter den Nationen wegen let uns. It not be so. Aber so soll es nicht sein. Let's walk with integrity before God. Wir wollen vor Gott in Integrität Integrity wandeln. Is What I say and what I do are the same. Integrität bedeutet, das, was ich sage und was ich tue, ist dieselbe Sache. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke. Mark our sins. Wenn du unsere Sünden aufrechnen würdest, who would stand? Wer könnte da vor dir bestehen? No one. Niemand. Thank you that you are merciful and gracious. Und danke, dass du barmherzig und gnadenvoll bist. But you are a holy God. Aber du bist ein heiliger Gott. And we pray tonight, Lord. Und wir beten heute Abend. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist jemand hier. And you don't know the Lord. Und sie kennen den Herrn nicht. If you died tonight, where would you go? Wenn sie heute Abend sterben, wo kommen sie dann hin? Would you be with Jesus? Sind sie dann bei Jesus? Pray with me. Beten Sie mit mir. Say God in heaven. Sagen Sie Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. You know what I do inside. Du weißt, was in mir drinnen passiert. Forgive me of all the wrongs I've done. Vergib mir all das Falsche, das ich gemacht habe. And receive me. Und nimm mich auf. In Jesus' name. In Jesu Namen. And if I'm a believer tonight. Und wenn ich heute Abend ein gläubiger Mensch bin. And I'm really convicted. Und wirklich überzeugt bin. Don't be condemned. Dann lasst euch nicht verdammen. Conviction is a wonderful thing. Überzeugt sein, das ist etwas ganz Wunderbares. Say, God, have mercy on me. Oder überführt werden. Das, ja, ich sage, Gott, hab Erbarmen mit mir. Lead me in the everlasting way. Leite mich auf dem ewigen Weg. Please. Bitte. I don't want to be a reproach. Ich möchte nicht zur Schmach werden. A disgrace, Lord. Ich möchte das nicht werden, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.